Hallo, mein Name ist Jean. So, nächste Folge, weiter geht's. Zack, zack, eine nach der anderen, Fließbandarbeit. Ich mach's nur fürs Geld, ist keine Kunst. Ist wie Abitur. Nee, Konfirmation. Konfirmation. Podcasten ist wie Konfirmation, ich mach's nur für die Kohle. Herzlich willkommen in der nächsten tollen Folge. Ich mach mir gerade ein Bier auf, ganz geil. Mit Jean-Paul und Peter, nimmt das, ihr geilen Treter. Wow, ja. Wann ein Folgeeinschieb. Ja, ja. Was für die Leute ist ja eine Woche dazwischen. Finde ich gut, finde ich toll. Wir nehmen zum ersten Mal eine Doppelfolge auf, weil wir gemerkt haben, dass wir genug Zeug haben und wir keine 2-Stunden-Folge machen wollen. Genau, also diese Folge sind wir deutlich betrunkener als in der letzten Woche. Deswegen gehen wir aber auch zackiger durch. Und vor allen Dingen, nur kurz, falls irgendwas Spezielles passiert ist in den letzten 10, 14 Tagen. Sorry, wir wissen King von nichts. Charles, Wir sind noch im Januar 2023 und zwar am 20. Januar befinden wir uns. Sollte irgendwas Schlimmes passieren, dann laden wir die Folge einfach später hoch. Oder nie. Ja, aber wir bleiben unwissend, weil wir wissen, was die Zukunft bringt. Peter, ich habe noch eine schöne Geschichte. Ja, bin ich gespannt. Oder ich habe zum Einstieg, jetzt muss man den Schalter umlegen, das ist unsere erste Folge, die wir am Stück aufnehmen, die zweite, erste, dritte, das ist wie eine Zeitreise. Wir sind verwirrt, ihr seid klar. Ich habe eine schöne Geschichte gefunden, die durch die europäischen Boulevardmedien gegangen ist. Und zwar die Geschichte von Giuseppiana Giulalio. Giuseppiana Giulalio. Ja, die eine Italienerin ist, genau. Und zwar war die in allen Boulevardmedien. Ich würde dich mal gern fragen, wie realistisch du die Geschichte findest. Und zwar ist der Punkt, sie arbeitet in Mailand, wohnt aber noch bei ihren Eltern in Neapel. Das sind so gut 650 Kilometer. Grundstück, so Stuttgart, ja. Hamburg. So ungefähr. Aber sie pendelt. Und zwar täglich, diese Strecke. Ah, mit dem Flugzeug. Nee, mit dem Zug. Mhm. Ja, und das ging durch alle Boulevardmedien in Europa. Und das ist auch die Begründung ist auch schön. Ich habe dann im Stern einen längeren Artikel dazu gefunden. Und ja, im Endeffekt ist es so, dass sie halt nur 1250, die arbeitet in irgendeiner Kunsthochschule im Verwaltungsposten, nur 1250 Euro im Monat verdient und die Wohnungen in Mailand aber viel zu teuer sind. Mhm. Und Zugticket im Monat kostet aber nur 400 Euro, also wenn sie früh genug bucht. Und deswegen war ihre Lösung... Also eine Monatskarte kostet 400 Euro. Nee, gibt wohl keine Monatskarte, sondern sie bucht immer frühzeitig. Aber also Italien scheint die Bahncard 100 nicht zu haben. Also für alle 20 Werktage zahlt sie 400 Euro. Genau. Nicht also pro. Fährt Montag pro bis Freitag dorthin wohl. Und nee, also, warte mal. Also sie fährt Montagmorgen hin und Freitagabend zurück? Nee, sie fährt Montagmorgen hin und Montagmorgen zurück. Von Mailand nach Neapel. Ja, ja, also jeden Tag 650 Kilometer, genau. Ja, ja, ja, ja. Und ich habe mal den Schlüsselabsatz aus dem Stern noch mitgenommen. Also Kohle zu teuer, um in Mailand zu wohnen. Gut, da könnte man überlegen, ziehe ich vielleicht 100 Kilometer raus, dann fahre ich ein bisschen kürzer. Mhm. Aber ihre Lösung war einfacher. Und zwar ihre Lösung für sie war einfach. Jeden Tag von Neapel nach Mailand pendeln. Dabei muss sie für die Tickets zwar knapp 400 Euro pro Monat zahlen, kommt aber immerhin noch günstiger als mit einer eigenen Wohnung weg. Neben der Kosten für die Tickets ist der Trip vor allem eins: anstrengend. Um pünktlich um 10.30 Uhr auf der Arbeit zu sein, stand wirklich da drin, muss sie bereits um 3.30 Uhr aufstehen. Zurück braucht die Reise dann ähnlich lange. Nach Arbeitsschluss um 17 Uhr braucht sie noch bis 22.53 Uhr, bis sie wieder zu Hause ist. Heißt also, sie schläft immer nur von 11 bis 3.30 Uhr. Mhm. Und sonst ist sie im Zug oder bei der Arbeit. Okay. Wie realistisch klingt das für dich so? Genau. War also in allen Boulevardmedien. Europa zu ich finden. Ich denke, dass sie im Zug viel schlafen wird und dann diese 4,5 Stunden in Neapel wach ist und da Wäsche aufhängt. Ja, sie wohnt noch bei den Eltern da wohl. Ja gut, kann ja trotzdem ihrer Mutter helfen oder ihrem Vater beim Wäsche aufhängen. Ja, aber die kann ja wach bleiben in dieser Zeit. Weil dann wäre es echt blöd, dann würde sie arbeiten, Zug fahren und schlafen. Ja. Aber sie kann ja die Zugfahrt nutzen zum Schlafen. Aber nach Artikel schläft sie in der Zeit, wo sie... Ach, sie schläft dann? Ja. Und da stellt sich natürlich die eine Frage, warum fährt sie überhaupt nach Neapel? Weil dann... Also für 4 Stunden Schlaf, 16 Stunden Reise auf sich nehmen, ist so ein bisschen komisch. Nee, es sind keine 16 Stunden. Und sie macht das wirklich 5-mal die Woche? Laut den Artikeln, ich habe da sowohl, bin da drüber gestolpert, Blick.ch, also diese Blick, die Bild der Schweiz. Mhm. Dann in Österreich, Express hatte das. In Deutschland auch recht viele Medien. Ich habe dann bei Stern gefunden. Die Sun hat darüber geschrieben. Also alle europäischen Medien, auch die Italiener, haben darüber geschrieben. Also ich denke mal, wahrscheinlich ein Prozentsatz davon ist wahr, dass sie das ab und zu macht. Aber ich glaube nicht 5-mal die Woche. Die knackt bestimmt mal bei einer Freundin in Mailand. Mailand. Ja. Oder pennt mal im Büro oder so. Ja, laut Artikel nicht. Und das hat sie wohl auch in Interviews gesagt. So einmal. Obwohl niemand weiß, wer mit ihr das Interview geführt hat. Und dann habe ich mal ein bisschen weiter recherchiert, weil die Story kam mir auch so ein bisschen komisch vor. Und an dieser Kunstschule kennen sie nicht alle. Aber ein paar kennen sie. Also sie ist da Mitarbeiterin oder Studentin. Dort, sie arbeitet dort in der Verwaltung. Also sie arbeitet da schon. Und dann hat aber irgendwie, und das habe ich nur auf so einem Blog gefunden, hat sich jemand wirklich mal in die Recherche begeben und hat bei Facebook geschaut und hat dann bei Bewertungen auch, weil du irgendwie in Italien sogar auch Verwaltungspersonal an Hochschulen bewerten kannst, wie so eine Lehrevaluation. Und die arbeitet aber schon seit 2 Jahren. Aber diese Geschichte, dass sie dieses Job bekommen hat, beginnt immer im Herbst 2022. Da soll sie. Und deswegen, da sich auch keiner an dieser Kunsthochschule wirklich dazu äußern wollte, wollte die wahrscheinlich einfach nur in die Medien kommen. Und sie fährt nicht jeden Tag von Neapel nach Mailand. Unwahrscheinlich, ja. Unwahrscheinlich, ja. Wie du auch schon aber vielleicht hast du das ein paar Mal gemacht. Ja. So. Sie hatte bestimmt 2-3 Mal die Situation. Wahrscheinlich 2-3 Mal. Aber laut den Artikeln, die in alle Boulevardmedien Europas stehen, macht sie das halt täglich. Und zwar Montag bis Freitag. Und das schon seit einem halben Jahr. Und dann sind auch immer so geile Zitate drin. Die sind immer ein bisschen unterschiedlich. Dass sie das sehr anstrengend findet, aber sie noch jung ist. Und deswegen kann sie das auch noch gut 5 bis 10 Jahre machen. Und vielleicht findet sie dann irgendwann mal eine günstige Wohnung in Mailand. Und darüber bin ich halt gestolpert, weil ich dachte, Moment mal, also eine günstige Wohnung in Italien, in Neapel liegt ganz im Süden, an der Stiefel, am Stiefel, und du bist oben an der Krempe, wo du reinsteigst, da in der Mitte findest du bestimmt günstigeren Wohnraum. Ja, aber sie ist vielleicht auch sehr familienverbunden, weißt du, und will bei ihren Eltern sein. Für 4 Stunden in der Nacht. Na ja, gut, die schlafen dann wahrscheinlich. Schläft auch sie in der Besucherritze bei den Eltern. Im Gräbele wieder. Ja, oder vielleicht sind die Eltern auch so dann abgerichtet von ihr, dass sie auch in der Zeit schlafen, wenn sie im Zug sitzt, dass die dann Familienzeit haben in der Zeit von 23 bis 32. Ja, aber angeblich 30. schläft sie ja in den 4 Stunden. Ja, aber es ist ja nicht alles wahr, was in der Bildzeitung steht. Die ganze Story scheint... Ja, die ist wahrscheinlich komplett erstunken und erlogen. Ja. I call bullshit. Ja, wäre auch super... Also überleg mal, du nimmst einen Job in Hamburg an und denkst dir so, ja Mensch, da bleibe ich doch hier unten im Süden wohnen. Da kann man ja täglich mit dem Zug hin und her fahren. Dann schlafe ich im Zug und esse im Zug und dann bin ich 3 Stunden zu Hause. Das lohnt sich ja voll. Ja, die Deutschen machen das dann eher, oder ja, die Deutschen machen das eher so, dass man dann 2 Wohnungen hat. Ja. Eine in Hamburg, eine in Stuttgart. Wenn man eine Familie hat, dann noch in dem anderen Ort oder so, dann macht das ja deshalb, auch. Es gab auch sehr viel Stadtflucht. Also sind viele Leute aus den Städten weggezogen. Während Rona. In den letzten 2 Jahren, weil diese ganzen Leute einfach 2 Wohnungen hatten. Stimmt, ja. Und jetzt müssen sie gar nicht mehr in diese ihre kleine Stuttgarter Wohnung. Die bleiben bei ihrer Familie und machen Office. Office, ja. Office. Ja, aber über die Geschichte bin ich gestolpert und sie schien mir recht abstrus und habe mir dann auch gedacht, warum schreibt eigentlich ganz Europa über diese Geschichte und warum... Sommerloch. Im Dezember. Ja. Sommerloch im Dezember. Im Sommer war voll viel los. War keine Zeit für Sommerloch. Jetzt machen sie es halt, es ist in Dezember geschoben. Das ist wie mit der Weltmeisterschaft. Okay, also ist Juliana, nee, wie hieß sie nochmal? Juliana ist das Katar der Boulevardmedien. Giuseppina Giuliano ist sozusagen das Krokodil im Baggersee. Genau, genau. Ja. Aber auch ein bisschen das Katar. Ja. Ja, weil. Stimmt, ja. Ja. Warte. Entschuldigung. Das kommt im Podcast super. Ja, heute ist aber auch Luft im Bauch. Ich finde das super. Heute ist Luft im Bauch. Wir sind alte Männer, reden über sich selbst und über andere Podcasts. Da muss man rülpsen. Eigentlich essen wir viel zu wenig in unserem Podcast. Wir essen eigentlich nie. Ja. Wir haben, glaube ich, in 78.000 Folgen nicht einmal gegessen. Wir haben wirklich noch nie in der Folge gegessen. Sollen wir mal irgendwann so eine Dinnerfolge machen, wo wir die ganze Zeit nur Zeug reinstopfen? Ja, wir sprechen dann auch gar nicht, sondern schmatzen nur. Wir essen nur, ja. Das wäre eigentlich eine schöne Folge. Müssen wir uns merken. Ihr werdet merken, dass es nie passiert, weil ihr in die Zukunft schauen könnt. Aber da machen wir eine Katzenwäschchen-Folge draus. Dass wir uns einfach zusammenschalten und essen. Ja, wir lassen uns noch ein lustiges Wortspiel einfallen mit irgendwas baden und Speisen zu sich nehmen. Irgendwie Mashup. Achso, nee, wir machen keine Katzenwäsche da draus. Dann brauchen wir auch gar keinen Titel. Das ist eine klassische Folge für Ich frage mich, warum ich das Verdienstag. Oh ja. Wir essen einfach. Ich frage mich, womit ich das Verdienstag. Wo ich das Verdienstag. Womit ich das Verdienstag. Wer ich das Verdienstalk? Der Verdienstalk. Der Verdienstalk. Sehr gut. Ja. Du hast noch zwei Sachen mitgebracht, habe ich gelesen. Ich habe noch zwei Sachen mitgebracht. Das wird wahrscheinlich eine kürzere Folge, aber dafür wird es eine gute Folge. Genau. Ja. Ich habe gehört, du hast einen hässlichen Plural mitgebracht. Ich habe sowas wie den hässlichen Plural dabei. Die Leute werden gleich hören, in dem Abbinder schon, warum kein hässlicher Plural ist, aber du wirst danach auch erfahren, warum es kein hässlicher Plural ist. Okay, ja, dann feuer doch mal ab. Der hässliche Plural des Monats. Entschuldigung, diesmal ist ein Singular dran. Singular. Da war er. Also der Abbinder, aber ich habe ihn verändert, weil ich würde heute gerne über den Singular von dem Plural reden. Oh, ja. Ein hässlicher Singular. Ein hässlicher Singular. Oder ein schöner. Nee. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Du kennst wahrscheinlich den Singular von Interna, oder? Von Interna? Interna. Der Singular von Interna. Ich werde jetzt hier keine Interna ausquatschen. Also ich kenne das Wort Interna und ich weiß, dass es ein Plural ist. Ein Interna. Ich weiß gar nicht, was der Singular ist. Also folgt der lateinischen Regel im Endeffekt. Also es ist ein Internum. Ja, Internum, okay. Ja. Also das Internum klingt schon ziemlich doof. Und ich finde es eigentlich ganz geil. Ja, also ich würde mir auch wünschen, dass man mehr benutzt, weil ja viele Leute denken, Interna wäre Singular und ich werde hier keine Internas ausquatschen dann. Ja, sagen. Ja, das. Oh. Genau. Und deswegen ist das eigentlich ein hässlicher Plural und ein hässlicher Singular zugleich. Ja. Und ich dachte, das hat auch noch einen Bildungsauftrag, dass man nicht Internas sagt, weil es heißt Interna. Interna, Internum, ja. Ich finde es geil. Ich werde auf jeden Fall in der Zukunft öfter das Wort Internum benutzen. Ja, ist halt eigentlich auch ganz gut, weil wenn du nur ein Internum aus deiner Firma weißt, gut, das ist jetzt ein Internum, aber ich werde euch verraten, weil es sind keine Interna. Interna ist, mein Chef hat nie Unterwäsche an und hat einen schlanken Penis. Und hat einen schlanken Penis. Das sind Interna. Das sind Interna. Mein Chef hat keine Unterwäsche an, ist ein Internum. Ja. Das sollte man auch klar benennen. Das ist voll gut. Ihr ganzen Kids, die in Videocalls abhängen den ganzen Tag, benutzt das mal mehr. Ihr outet euch als geile Ficker und Fickerinnen. Ja. Ob Zoom, ob Teams, ob Webex. Ihr könnt dabei sein. Das ist wie Trauma und Traumata. Da habe ich auch neulich, ist es mal geknallt. Weil ich habe eine Person in meinem beruflichen Umfeld, der immer Traumata sagt, auch als Singular. Ich hatte da ein Traumata. Davon habe ich ein Traumata. Und ja, genau, als Singular benutzt er oder sie, das Geschlecht dieser Person möchte ich nicht verraten, immer Traumata. Und ich habe es immer weggeschluckt. Ich habe es 100 Mal gehört, immer weggeschlagen und irgendwann ist geknallt. Körperlich auch oder ich hab nur verbal? Ich habe dann meinen Laptop gegen die Wand geworfen. Und hast dann diesen Mensch gegen die Wand geworfen. Ja. Dann kamen die Bullen und haben mich abgeführt. Okay, weil unsere HörerInnen wissen ja auch, dass du eh zum Fluchen und zu vulgären Begriffen neigst. Deswegen dachte ich, also wenn du so lange aufgestaut hast, dann hat ein klassisches Peter-Wichser nicht getan. Das ist das bisschen das Problem. Ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, nicht mehr so ein pedantischer Wichser zu sein, wenn Leute als und wie, Das die Süddeutschen ja häufig... Muss man wegschlucken, ja. Genau, muss man wegschlucken. Ein ich Wo als Ortsangabe für Dinge auch verwendet. Ja, genau. Ich habe irgendwann mal mir... Ich war da früher eklig, habe jeden genervt, wenn er als und wie falsch verwendet hat. Macht einen auch sehr unsympathisch, wenn man das immer tut. Genau. Ja. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt auf damit. Das war, glaube ich, irgendein Neujahrsvorsatz oder so. Ich höre jetzt, ab jetzt mache ich das nicht mehr. Und dann war es bei diesem Traumata-Ding, dachte ich auch, okay, der macht das so, der meint es ja nicht böse. Der meint es wirklich nicht böse, wenn er es macht. Einfach nur, ja. Und dann habe ich es aber 100-mal weggeschoben und irgendwann ist es dann aus mir rausgeplatzt. Deshalb muss man es leicht dosiert, auch wenn Leute als und wie falsch verwenden, leicht dosiert muss es mal rauslassen. Ja. Vor allem, wenn es die gleiche Person immer wieder macht. Auch für die Grammatik, für die deutsche Grammatik. Und wir haben ja den Grimme-Preis. Adolf-Grimme-Preis und auch den Goethe-Instituts Adolf-Goethe-Preis. Handshake, der Goethe-Instituts Handshake. Beides haben wir schon bekommen als Podcast, weil wir uns so für die deutsche Sprache einsetzen. Ja, werden sich einer für die deutsche Sprache einsetzen. Dann wir zwei. Dann wir. Und deswegen, dialektfreies Reden ist sehr wichtig. Leute, benutzt die Grammatik richtig und wenn jemand was falsch ausspricht, fahrt ihm übers Maul. Genau. Fahrt ihr übers Maul. Seid macht sie fertig. Seid besser wo die anderen. Ja. Genau. Seid besser wo die anderen. Sagt dem, wer zu tun hat. So. Aber das ist ja auch mal ganz lustig. Gibt ja zwei Reaktionen. Entweder du, und ich bin auch so jemand, du regst dich innerlich auf, sagst aber nichts oder sagst doch was, aber belehrend. Und dann gibt es den zweiten Typ, der sich einfach kaputt lacht, weil er das immer lustig findet. Das ist so, wie wenn Rheinländer Tisch sagt, dann kringeln sich die Schwaben. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Beispiel komme. Oder aber auch unser Podcast-Freund sagen, André Lux. Ja. Von unserem verfeindeten Podcast Forever Freitag oder wie die heißen. Ihren Schützling. Schützling, ja. Die haben später mit dem Podcast angefangen. Freund würde ich nicht nennen, Schützling. Halten sich für... Also wir haben Sympathien für ihn. Wir haben Sympathien für ihn und auch seinen Podcast. Aber letztendlich muss man sagen, er macht auch Fehler. Und zwar, wie würdest du... Und da frage ich dich ganz ehrlich. Für mich ist das... Und da bin ich mal unsicher. Er kann sich immer scheckig lachen, wenn ich Metallica sage. Die US-Metal-Band. Oh, haben wir das nicht schon mal diskutiert oder war das in einem anderen Podcast? Das war in einem anderen Podcast wahrscheinlich. Okay. Aber ich finde das vollkommen legitim, weil das ist eine US-amerikanische Band. Nennen die sich selbst Metallica? Ich glaube nicht. Metallica? Ja, ich weiß es nicht. Sagen die das so deutsch? Wie so ein Süddeutscher aus Nagold irgendwie... Ich Metallica. Metallica hat letztes Jahr Metallica. Richtig, die haben richtig gerockt. Ja. Deswegen glaube ich, also man sagt ja Metal. Metal, sagt man. Metallica. Aber Metallica ist doch wahrscheinlich richtiger wahrscheinlich, als ja. Metallica. Ich weiß es nicht. Ich würde mal, ich bin da auch zu wenig bewandert in der richtigen Aussprache von der Metalband. Metallica oder Metallica. Alle Wackengänger und Wackengängerinnen, schreibt uns eine Mail mit dem Wort... An metal@schaumbad.de. Genau, aber bitte nicht, wie man das aussprechen würde, sondern einfach nur, schreibt uns einfach Metallica oder Metallica. Also wir werden dann schon beim Lesen hören, wie ihr das gemeint habt. Ja. Nee, die sollen einfach, wie der Bandname halt ist, sonst würden sie es ja falsch schreiben. Stimmt, ja. Ja, wäre mir richtig wichtig, dass sie mir... Ja, ich muss dir ein Geheimnis über mich verraten. Ich sage auch Metallica. Du sagst auch Metallica. Ja, aber ich schreibe es mit U, Metallica. Metallica. Aber ich bin mir da unsicher. Also, ich wollte auch nochmal, ich habe auch schon mal die Doku von denen gesehen. Ja, eine Doku, ein Interview, da muss du irgendwann mal ausgesprochen werden. Ich hatte das neulich, das ist ja bei vielen Wörtern so. Die dann, man sagt ja auch nicht Manowar. Ja, ja. Ich war bei Manowar. Ja, aber es gibt auch Leute, oder Ich höre Iron Maidan. Harry Potter, sagen wir mal. Maiden. Leute. Harry Potter, ja. Ich glaube nämlich, das ist nämlich der Effekt. Ja. Wollte nur nochmal mit dir aber diskutieren. Aber dann gibt es auch, warte, also ich hatte es neulich mit auch irgendjemandem in einem Gespräch, der hat immer Comedy gesagt. Comedy. Comedy. Comedy. Comedy. Also in Deutschland, es ist zwar ein englisches Wort, aber ja. Jeder sagt Comedy. Ja. Weil der hat immer Comedy gesagt. Vielleicht ist dieser Effekt. Und in Amerika ja. Sagst du ja auch, it's Comedy. Ja. Also amerikanische Aussprache. Nee, man sagt, it's Comedy. Hello, naja, it's Comedy. Je nachdem, in New Jersey sagst du Comedy. Oder in California, ich habe keine Ahnung. Das ist so ein Ding. Es gibt so ein paar Wörter. Ja. Ja, ja mal schauen. Aber ich wollte also mal mit dir diskutieren, aber Metallica klingt, würdest du dich scheckig lachen, wenn ich Metallica sage? Ich finde, es klingt befremdlich, weil einfach jeder Metallica sagt. Ja, hier im Süden Deutschlands. Ich bin ach so, ist unsicher. Das ein Süd-Ding? Okay. Weiß ich nicht. Ich stelle mal zur Diskussion, wir sind bundesweit, wenn nicht sogar weltweit gehörter Podcast. Ja, wir haben Klicks weltweit. Auf der ganzen Welt. Deswegen stelle ich das mal einfach in Frage und würde mich freuen, wenn ihr euer Feedback an André Lux von Egon Forever. Genau, geht mal auf deren Impressum, da wird irgendwo eine E-Mail-Adresse stehen. Genau. Schreibt da einfach, wie man das richtig ausspricht. Ja, der hat auch so einen Etsy-Shop, dann kauft ihr noch eine Karikatur von ihm, beleidigt ihn dann. Dann haben alle gewonnen. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich freue mich aber auch, wenn er jedes Mal lacht. Also, er lacht ja auch sehr sympathisch. Ja, ich habe den noch nie lachen gehört. Das ist so eine leicht gehässige Lache, aber ja, gut, auch sehr auch viel leicht, Freude. Aber er ist auch ein leicht gehässiger Typ. Ja. Wir reden auch zu häufig. Wir reden in Ihrem Podcast immer über Linus Volkmann, der so ein Musikredakteur ist, den auch nur ungefähr 50 Leute kennen, weil er mal auch für die Intro geschrieben hat. Und wir reden immer über ihn. Aber so Leute brauchen wir auch, um sich aufzunehmen. Ja, fairerweise reden wir. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er immer Bundeskanzler wird, oder? Stimmt. Wir reden eigentlich nur über Kanzler und André Lux, ja. Ist er Parteipolitiker? Also hat er eine Partei? Also weißt du da was? Da weiß ich was, ja. Ist er? Nee, er ist in keiner Partei. Okay. Ja. Der war wahrscheinlich mal in der anarchistischen Pogo-Partei. Ja, gut. Ja, aber die ist wer ja mittlerweile. Wer nicht. Saufen, jeden Tag nur saufen. Ich war der Typ in dem Video, der das Hundefutter gegessen hat. Ah, ja. Cool. Damals. Ich war damals Wolfi von den Kassierern. 2006, also, die Wahl war das, 2005. Ich war Wolfi-Double damals von den Kassierern. Ja, hast du. Der Sänger, der sich immer aussieht. Sieht deutlich schlanker aus jetzt. Ja. Den ereilt nämlich auch spätestens, also jetzt schon die Diskussion, aber den ereilt nämlich auch irgendwann die Tommy Gottschalk-Fummel-Diskussion, weil er sich immer auf der Bühne auszieht. Alte Männer, die sich auf der Bühne ausziehen, ist auch schwierig geworden. Naja, aber bei dem ist es deutlich künstlerischer gedacht, oder? Ja. Also das ist so wie zum Beispiel Andy Warhol. Ein berühmtes Bild von ihm sind einfach lauter ein Dollarnoten aneinander. Ja. Er hat eigentlich nur Geld gedruckt. Und dieses Bild, da sind, glaube ich, 128 Ein-Dollar-Noten drauf. Und dieses Bild ist mehrere Millionen. Andy Warhol hat ja eh eigentlich nur Sachen. Genau, oder diese Suppendose. Genau, die Suppendose. Aber das ist Kunst. Die Banane bei Velvet Underground ist auch von ihm. Genau, und das ist aber reine Kunst. Und Thomas Gottschalk ist Unterhaltungsindustrieller. Aber auch Kunst so ein bisschen. Nee, das ist ja keine Kunst. Doch, Thomas Gottschalk selbst ist Kunst. Nein, er macht Industrie und da sollte man auf keinen Fall die Beine seiner Nebensitzerin befummeln. Aber jetzt so ein Künstler, der seine Bilder völlig, befummelt. Völlig drüber, wie dieser Wolfi, ja. Sich nackt auszieht, in seine Hand scheißt und die an seine Stirn schmiert. Das macht er, glaube ich, gar nicht. Das war Gigi Allen. Der noch umstrittener war. Ja, okay. Ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich sag, Gottschalk ist Industrieller, Wolfgang ist Künstler. Willst du damit sagen, wir wären als Podcast erfolgreicher und wir würden auch als Kunst anerkannt und nicht nur als geiler Ego-Podcast, der Millionen Leute erreicht, wenn wir unsere ZuhörerInnen mit Scheiße beschmeißen würden? Sollen wir nochmal eine Live-Show machen, würde ich damit fragen. Ja. Und unsere ZuhörerInnen, die dann im Publikum sitzen, mit Scheiße beschmeißen. Was machst du am Mitte März? Da könnten wir doch mal live wieder auftreten. Mitte März klingt für mich immer wie Mette Marit, weil die nimmt mal schwedische Prinzessin oder so. Ja, ist wahrscheinlich klingt tot. Für mich immer machbar. Mitte März klingt für mich immer. Bist du dabei? Gut, ja. Dann wir machen wahrscheinlich eine Live-Show Mitte März. Dazu gibt es noch Infos. Ihr werdet kommen und euch totlachen und sehr viel Geld dafür bezahlen. Ja, und zieht ein Regencape an. Wir plane eine Performance. Oh ja. Ja. Oh ja. Mit, ich sag mal. Kunstblut streicht das Kunst. Genau. Und Rotz und Schmodder. Rotz und Schmodder ist eigentlich auch ein guter Plattentitel für eine Deutschpunk-Band. Ja. Den gebe ich frei her. Ihr müsst mich nochmal zitieren. Ich will in den nächsten 2 Jahren eine Deutschpunk-Platte in den Läden sehen, die Rotz und Schmodder heißt. Ja, da gibt es wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ich glaube, wir haben noch eine Kategorie. Die haben wir, ja. Die wir noch euch präsentieren möchten. Oh, das hast du fast wie ein Moderator gesagt. Ja, ja, ja. Denn wir haben noch etwas Zeit, euch tolle Kategorien zu präsentieren. Meine lieben Freunde, danke, dass Sie da geblieben sind. Jetzt kommt die nächste Kategorie. Sie lautet folgendermaßen. Kannst du bitte deine Hand von meinem Knie nehmen? Tiere! Tiere! Tiere. Tiere heißt Tiere. Die Kategorie. So schlecht haben wir den Abbinder noch nie gemacht. Der ist technisch. Der ist super. Das ist sehr gut. Ihr werdet also, ja. Wenn ihr, hoffentlich habt ihr nicht hochgedreht, bevor ich Tiere gesagt habe. Sonst Entschuldigung für den Trommelfeldschaden. Tiere ist ein bisschen auch eine Zeitreise. Tiere war in Folge 1 die erste Kategorie, oder? Stimmt, das war unser erster. Das war der erste Abbinder. Unser erster Abbinder war Tiere. Deswegen ist er auch so schlecht und er wird immer schlechter. Ich glaube, der ist technisch jetzt noch schlechter umgesetzt als damals 2015, 16. Wann haben wir angefangen? Ich weiß es nicht. Wann ist Donald Trump Präsident geworden? Weiß 16. ich auch nicht. Wir nee. Könnten nachgucken, tun wir jetzt aber nicht. Nee. Also wir machen jetzt Podcast, die Kategorie der Tiere. Stabil schon seit mindestens 6 Jahren unterwegs ist. Sowas rum. Genau. Wir haben in der letzten Folge schon drüber geredet, dass wir beide auf den Kanaren boomermäßig verweilt haben, um die Sonne zu genießen. Und bei mir war ein Strand, wo ein schönes Warnhinweisschild war. Ein Warnhinweisschild? Ja, ganz das groß auf Spanisch Wort. Und dann nochmal auf Englisch Attention und spanisches Attention. Wort für Attention, Attention. Und dann waren auch Bilder da. Und man hat gedacht, oh fuck, wenn ich auf diesen Strand gehe, werde ich sterben. Du bist jetzt schon tot. Das hat erstaunlicherweise mein Interesse geweckt, weil dieses Schild so groß war und so viele Warnhinweise da waren. Auch mit Bildern, dass ich dachte, lese ich doch mal durch. Und zwar hat dieses Schild mein Interesse geweckt. Jetzt, ich war schon mal in diesem Ort und habe dieses Schild nicht gesehen. Obwohl laut Aussage meiner Reisebegleitung schon auch letztes Jahr dahin und sie das schon gelesen hatte. Stimmt, du nimmst ja immer Personal mit, die mich begleiten. Ich nehme immer Personal mit, die mich betreuen. Betreuen, ja. Assistieren. Ja. Und habe dann gedacht, okay, jetzt habe ich das ein Jahr lang schon ignoriert gehabt, scheinbar einen kompletten Urlaub und jetzt am dritten Tag gesehen, jetzt werde ich es lesen. Und er wurde vor dem Black Tiger Rochen gewarnt. Black Tiger Rochen. Ja. Das ist so badass, diese Kombination an Wörtern. Der Black Tiger Rochen, gell? Black Tiger Ray, das ist ja auf Englisch. Das sind die 3 coolsten englischen Wörter der Welt. Es stand aber kein Stingray dabei, sondern nur. Oh, Sting ist auch noch ein cooles Wort. Ja, Black Tiger Black, Stingray wäre natürlich noch besser gewesen. Black Tiger, das ist so wie Ninja Baseball Batman. Genau, dieser Name hat mich nämlich auch gefesselt. Ja. Da wollte ich mehr wissen. Hab den ganzen Text gelesen. Und beim zweiten Absatz war ich dann schon sehr enttäuscht, weil completely harmless. Das ist traurig. Ja. Also du liest aber was war ein Warnung, großes... Dass du das Achtung, Tier bitte nicht töten sollst. Genau, da war der Twist an der ganzen Geschichte. Du denkst, huiuiuiui, dieser Strand ist lebensgefährlich. Da ist der Black Tiger Ray. Der wird dich fertig machen. Der wird dich zerfleischen. Der wird dich komplett zerlegen. Also ein Rochen hat Crocodile Hunter getötet. So ein Black Tiger Ray, der gründet auch Gangs, die dann in der Kanalisation wohnen, in Großstädten und dann... Ja. Kriminelle Machenschaften machen. Black Tiger Ray, der hat auf jeden Fall noch mehr Waffen dabei als nur seinen Stachel. Aber der Black Tiger Ray ist completely harmless. Ist completely harmless. Also er ist wirklich komplett harmlos und diese ganze Warnschild war dann nicht, dass man selbst gefährdet ist, sondern Der Black Tiger Ray ist sehr gefährdet, weil er brütet im flachen Sand, da wo die Touris und auch Einheimischen, war ein sehr einheimisch bevölkerter Strand auch, muss man wirklich sagen, halt unbedarft reinhüpfen. Und währenddem du auf eine Feuerqualle hüpfst und bräust, bräutet im Falle des Black Tiger Rays nur der Rochen, weil du wirst ihn zertrampeln. Und die legen ihre Jungen, also ihre Eier, kleine Rochen, und jetzt wird die Geschichte sehr rührend, legen die ins fußnahe Wasser, so dass wenn Touristen da, ins Wasser ist ja ein, wenn Touristen da reinspringen, sprinten eigentlich schon, bevor sie ihren Sprung in die Wellen gemacht haben, der Strand war auch sehr flach, haben sie eigentlich schon 18 Rochen auf dem Gewissen. 18 junge Rochen. Stand es so da drin, dass du im Schnitt 18 Rochen tötest? Nee, das habe ich jetzt gedichtet, aber die Gefahr, dass du Rochentod trittst, ist sehr hoch. Und zwar im Monat August. Na gut, du warst jetzt im Dezember da. Ich war im Januar da. Januar. Ja. Also, ich habe keinen Rochen getötet. Gut. Ja, aber fand das wird für unsere Rubrik Tiere. Bist du dann vorsichtig rangetippelt, nachdem du das Schild gelesen hast? Nee, weil die sind ja im August unterwegs. Okay, ich habe auch keinen einzigen Rochen gesehen, natürlich. Die kommen auch nur zum Brüten, also zum Eierlegen dahin. Im August. Wahrscheinlich kommen die zum Eierlegen im Juli und im August sind die kleinen Rochen da oder so. Also ging um die Sommermonate. Okay. Juni bis August, ja. Es ist eigentlich genial, marketingmäßig von dieser Tierschützerbewegung, dieses Schild so krass aufzubauen, so holy fuck, ihr werdet auf jeden Fall tot sein, wenn ihr diesen Schrank betretet. Dann stellt sich irgend so ein Dulli mit lächerlichen rosa Badelatschen an dieses Schild. Meine Badelatschen sind nicht rosa, ja, die sind Solar Red. Solar Red, ja. Auch wegen Respekt gegenüber dem Black Tiger Ray möchte ich, dass sie gewarnt werden. Nee, dass der mich auch cool findet. Aber, nee, aber jetzt mal kurz, das ist sehr, sehr schlau gewesen von dieser Tierschutzorganisation, dich da so ranzuziehen, das ist modernes Marketing. Ja, aber man sieht auch... Und damit wirst du dann, also erstmal geil, das muss ich sehen, ich werde hier wahrscheinlich sterben, ist irgendwie faszinierend. Und dann wirst du sensibilisiert für diese Black Tiger Raid. Sehr, sehr gut gemacht. Ich denke, du wirst in deinem Leben wirst du keinen Black Tiger Raid töten. Wohingegen ich auch sagen muss... also hat bei mir auch gewirkt, aber erst, wenn man beide Urlaube zusammennimmt, nach 10 Tagen. Also ich hätte sehr viele Rochen schon auf meinem Gewissen gehabt, wenn ich nicht immer im Januar da gewesen wäre. Ich kenne dich jetzt seit 30, 40 Jahren. Ja, seit 45 Jahren. Seit 40, 50 Jahren gehst du seit immer... Seit 50, 60 Jahren, ja. Gehst du immer an den gleichen Strand. Ja. Und du wirst da auch noch 50, 60 Jahre hingehen, weil du wirst älter als Jimmy Carter. Danke. Jimmy Carter ist übrigens 98 Jahre alt. Ja, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt. Ja. Erdnussfarmer aus Amerika. War zwischendurch mal Politiker in einem führenden Amt. Du wirst da noch viele Jahre hingehen. Und die nächsten Jahrzehnte wirst du keinen Rochen mehr töten. Da bin ich mir ganz sicher. Aber hättest du dieses Schild nicht gelesen, hättest du noch weiter Rochen getötet. Wie ein irrer, abschlachtender Vollnazi. Was ich aber ehrlich sagen muss, ist, ich werde in der Zeit wahrscheinlich noch... weil man sie immer wieder mal geschenkt bekommt und ich sie gar nicht so geil finde, aber ich werde noch einige Rocher töten. Oh, an Weihnachten immer. Mit goldener Verpackung. Rocher. Metallica und Rocher. Racker. Das ist jetzt ein Interna, das wir nicht verraten wollten. Dass du Rocher immer falsch aussprichst. Ich habe davon schon Traumata. Von Rocher habe ich ein Traumata. Von Rocher habe ich ein Traumata. Ein Traumata. Ja. Ich fahre übrigens... Ein Kollege von mir hat 2 Traumatas. Eine Kollegin 4 Kompanten. Ich fahre übrigens ein Peugeot und trage gern Klamotten von E-Sprit. E-Sprit? Ich tank auch nur E-Sprit. Nee, Klamotten von E-Sprit. Nee, ich tank nur E-Sprit. Du also elektronischen Sprit. Ja. Den also trinke ich nur. Wodka Energy. Ja. Ja. Lol. Lelex. Naja, aber schön, gell? Aber, also, gute aber, Geschichte. Das war aber man zeigt Dinge. Auch, dass, also ich bin in meinem Leben schon, also das zeigt einfach, wie ich mich im Urlaub vor jeglicher Information abschotte, ist halt einfach, dass ich auch diese große Warntafel einfach einige Tage ignoriert habe. Meine Betreuung hat mir dann auch gesagt, ich habe das schon sehr früh gelesen, und hatte die Kerninformation August und vollkommen harmlos. Deswegen habe ich dir auch jetzt nichts gesagt. Weil ich dann irgendwann, guck mal, eine Hinweistafel. Und dann so, wir gehen da jeden Tag vorbei. Also, ja. Also bist du aus deinem Rollstuhl aufgestanden und hast dann auf dir Schild gezeigt? Nee, das ist keine Betreuung. Ich bin körperlich vollkommen in Ordnung. Aber im Urlaub schalte ich meinen Kopf. Achso, nein, nicht weil du körperliche Probleme hast. Es kann ja sein, dass du im Urlaub nur mit dem Rollstuhl geschoben wirst. Nee, geht nur um geistige. Deine Beine machen ja auch Urlaub. Nee, mein Körper macht keinen Urlaub. Ach so. Nur mein Geist macht Urlaub. Ah ja, okay, wusste ich gar nicht. Also ich werde im Urlaub, dass du Urlaub werde ich einfach, da werde ich, da bin ich in meinem Tunnel. Da geht es nur um mich. Um mich, nicht um deinen Körper. Nee. Sehr gut. Den strieze ich in alle Richtungen. In alle Richtungen. Bin sogar in diesem Urlaub einmal auf einem Rochen geritten. Ah ja. So ein Black Tiger Rochen. So, ja. Sich draufgesetzt. Habe ich mich draufgesetzt. Rumgefahren. Und, ja, und habe mit seinen Kindern gepaddelt. Das klingt sehr süß. Sind die groß genug für dich? Ich meine, wie groß bist du? 1,20? Ja, wir haben vielleicht 30 Kilo. Nein, Quatsch. Ich habe keinen einzigen. Ist ja auch schockierend. Dann im Januar irgendwie scheint die Atlantik dann auch nicht bevölkert zu sein. Ich habe kein einziges Tier an diesem Strand gesehen. Ich war auch auf einer dieser Inseln, ja. Jetzt kürzlich. Ich habe ja auch keine. Ich habe da diese sehr große Grashüpfer. Ah, die habe ich gesehen. Aber die sind wirklich sehr groß. Das hat aber nichts mit Strand zu tun. Die habe ich am Strand aber viel gesehen. Die hast du am Strand gesehen? Ich war an einem sehr windigen Strand und dann waren diese Grashüpfer, die sind wirklich sehr groß. Also so groß wie Die sind sehr groß, ja. Wie so ein Smartphone. Ungefähr so. Ja. Und die hüpfen dann leicht hoch, da war es sehr windig und dann werden sie 80 Meter weitergetragen. Das ist so praktisch. Ich stelle mir das voll geil vor. Ich habe das dann auch probiert. Ich konnte aber nicht hüpfen, weil ich komplett besoffen war. Ja. Und nackt. Dein Urlaub. Ja. Nackt und besoffen. Ich bin immer nackt und besoffen. Ja, währenddem ich einfach für nichts mehr ansprechbar bin, bist du einfach nackt und besoffen. Ich bin nackt und besoffen. Und pöbelst gern. Aber pünktlich und fürsorglich. Pöbeln pünktlich und frühsorglich. Ich habe sehr negative Eigenschaften im Urlaub, aber auch sehr positive. Ja. Ja. Und ich habe einfach gar keine Eigenschaften mehr. Und ich habe eine Stammkneipe. Ich habe ja immer Stammkneipen, wenn ich irgendwo bin. Ich habe in Hamburg eine Stammkneipe, ich habe in Duisburg. Wenn ihr Peter mal in Hamburg treffen wollt, Tippel 2. Tippel 2, Detlef Bremer Straße. Ja. Ich habe mich neulich mit einem Polizisten aus Hamburg unterhalten. Über Tippel 2. Ja, mit dem habe ich mich darüber unterhalten. Also der war tatsächlich Cop aus St. Pauli. Nicht in der Davidwache, sondern da gibt es noch eine andere Polizei. Gloria im Großstadt, Revier. Genau. Ach, Mann, komm. Ganz schlimmer Seriendings. Ja. Aber auch geil. Ja. Mit dem habe ich mich unterhalten und der kann das Tippel nicht. Ein fucking Cop aus St. Pauli, der da seit 10 Jahren Dienst macht, kennt das Tippel nicht. Vor allen Dingen... Du bist immer im Tippel 2. Ja, oder Tippel 2, ja. Ja, aber dann muss es ja ein Tippel 1 geben. Und er kennt beide nicht. Doch, Tippel 1 gibt es. Das ist, glaube ich, ist nicht in St. Pauli. Das ist in Bochum. Nee, das ist auch ist ja eine große Stadt. In irgendeinem anderen Viertel, in sowas. Harvestehude oder wie das ganze Zeug da heißt. Der kennt Tippel 2 nicht. Und dann habe ich gesagt, ja doch, das ist in der Detlef-Bremer-Straße. Ja, die kenne ich, aber die ist sehr kurz. Also die Detlef-Bremer-Straße ist saukurz. Ja. Das sind, glaube ich, nur 12 Häuser. Ich war selbst schon mal im Tippel 2. Stimmt, ja. Du warst da auch mal. Ja, stimmt. Mit dir sogar. Ja, ach, du warst da mit. Ja. Ich war da so oft. Ja, ich weiß. Ich war ja neulich mit Quentin Tarantino. Habe ich das erzählt? Ja, aber du warst... Also ich dachte, er kommt, aber er kam dann nicht. Aber ich habe dann ein Bild gefotoshoppt, dass ich mit dem da sitze. Egal. Tippel 2, er kannte es Tippel 2 nicht. Ein Cop aus St. Pauli kennt es Tippel 2 nicht. Also ein Cop, der den Kiezen kennt. Das heißt ja wohl, dass das Tippel 2 sehr unterm Radar läuft. Also wenn ihr... ordentliche Drogendeals machen wollt oder was Kriminelles, geht ins Tippel 2. Alle kriminellen Hamburger. Weil die Cops kennen es nicht. Ja. Und auch der Tipp, auch wenn ihr nichts Illegales machen wollt, aber der Tipp an meine Freunde, die Black Tiger Race, auch ihr könnt da gerne rumhängen. Fängt eigentlich ganz schön, so ein paar Rochen an der Theke. Harmlose Rocker an der Theke. Eine Rochenbande. Eine Rocherbande aus der Detlef-Bremer-Straße. Und sie essen die ganze Zeit Ferrero Rocher. Und Handel mit Menschen. Nö, finde ich jetzt mit ihren kleinen Kinderrochen, weil die werden entweder totgetrampelt oder verpiept im Tippel. Ja, schöne Geschichte eigentlich. Das waren Tiere, die es geschafft haben. Nein, die es eigentlich nicht geschafft haben. Ja. Alter, fällt mir gerade erst auf. Wir haben die Kategorie Tiere erfunden, ja? Und die haben Tiere, die es geschafft haben. Ja. Gemacht. Aber der Podcast klaut nur bei uns. Ja, ja. Und ja. Ist auch sehr catchy, dieses... Tiere, die es geschafft haben, ja. Dieser Jingle, ja. Ist schon ein fieser Ohrwurm. Singe ich manchmal den ganzen Tag. Ist besser als unserer, muss man ehrlich sagen. Aber unserer war auch früher da. Ja. Das stimmt, ja. Das war direkt nach Anruf bei Patze. Auch eine super Rubrik. Wenn ihr die Folge nochmal hören wollt, tut es nicht. Unsere erste Folge werde ich mir in meinem Leben auf jeden Fall nicht nochmal anhören. Das ist sehr unbeholfen. Noch unbeholfener als das, was ihr gerade gehört habt. Jetzt kleiner Tipp an die paar Leute, die jetzt noch dran sind. Ihr schaltet ja früher ab. Auf Spotify könnt ihr, glaube ich, nur die letzten 30 Folgen hören. Googelt mal die Schaumbad WordPress-Seite. Da findet ihr auch Folge 1 noch. Ja, da findet ihr nämlich alle unsere Folgen. Wir haben nur irgendwann mal eingestellt, nur die aktuellen 30 kann man hören. Könnten wir eigentlich auch mal umschalten. Aus Sicherheitsgründen. Werden wir in 50 Jahren nochmal irgendwann machen. Aber wenn ihr alle unsere Folgen hören wollt, gibt den Xiaomi-Blog. Da kann man von 1 bis 100 alles durchbingen. Problem ist, dass wir wahrscheinlich gecancelt werden. Also ich. Von Dieter Nuhr. Du wirst von Dieter Nuhr gecancelt. Ich werde von Dieter Nuhr. Damit gehen wir raus. Weil ich bin, glaube ich, Dieter Nuhr sogar zu krass. Du bist fummeliger als Thomas Gottschalk und krasser als Dieter Nuhr, sexistischer als Mario Barth und... rechtsradikaler als Adolf Hitler. So. Geht das? Ja. Nee. Na, vielleicht Höcke? Ja. Bernd? Ralf. Ralf. Ralf Ruther. Ralf Ruther. Nochmal danke an unseren Prakti Ralf Ruther, der auch diese Folge begleitet hat. Ralf, wir schreiben dir gleich dein Zeugnis. Stabiles und WLAN, Bro. Bro, wir... wir gehen jetzt... Wir gehen jetzt weg. Lassen euch jetzt in Ruhe. Wir hier aus dieser Tonspur gehen wir weg und passt mir auf die Rochen auf. Genau, tretet ja. Nicht auf deren Eier. Und Kinder. Genau. Und wenn euch mal langweilig ist, probiert mal eurer Partnerin oder eurem Partner, solltet ihr einen Penis haben, euren Penis mal auf die Stirn zu legen. Römerhelmen, genau. Hat man früher gesagt. Genau, ja. Einen Römerhelm machen. LOL. Genau. Das ist so 2010er-Humor. Ja. Den finde ich heute noch privat ganz gut, in einem Podcast nicht. Ja. Ja. Also ich würde das euch mal fragen, weil es gibt, man kann die Menschheit einkategorisieren, also wenn wir in 2010 sind, in Römerhelme oder Einhörner. So kann man es sagen. Ja. Habe ich mich im Griff? Oder nicht. Ja. Genau. Passt mir auf die Rochen auf. Passt mir auf die Rochen auf. Genau. Und passt mir auf die Rochen auf. Das besprechen wir beim nächsten Mal im Februar. Vielleicht mit Gast. Machen wir einen Gast. Im Februar machen wir mal einen Gast. Das wäre schön. Das ist ja bald. Ja. Ah, nee. Ja, doch. Februar müsste eigentlich bald sein. Dann machen wir mal einen Gast. Und im März seht ihr uns vielleicht live. Ja. Peace und Schaumbad. Mic drop, Rochen out. Tschüss.